Kapitel 20. Angst ist was für Schwächlinge. Wir schleichen auf Zehenspitzen durchs Leben und hoffen, es sicher bis zum Tod zu schaffen. Unbekannt. Als ich in New Mexico lebte, fuhr ich einmal mit einer Freundin zu einer Höhle in den Jemez Mountains, von der sie gehört hatte. »Im Grunde ist es nur ein großes Loch im Boden«, meinte sie. »Aber es soll ziemlich cool sein.« Sie machte mir den Ausflug nicht gerade schmackhaft. Vor allem, als sie mir erklärte, dass wir die ganze Zeit auf allen Vieren krabbeln müssten. Doch ich hörte ihr ohnehin nicht richtig zu. Höhlen interessieren mich nicht, egal wie groß sie sind. Mir ging es nur um die Fahrt dorthin. Die Wanderung in den Bergen und den tollen Burgerladen, den ich beim letzten Mal dort entdeckt hatte. Die Höhle war ein notwendiges Übel der Reise, sowie die Tankstopps. Nach einer herrlichen Fahrt unter dem endlosen Himmel von New Mexico und einer wunderbaren Wanderung über einen rot gefärbten Pfad durch einen Wald aus Pinienkiefern erreichten wir die Höhle. Sie war genau so, wie meine Freundin sie beschrieben hatte. Ein kleines Loch am Fuß eines niedrigen Hügels, gerade groß genug, um hineinzukriechen. Meine Freundin warf mir ein paar Knieschoner und eine Taschenlampe zu und verschwand in der Öffnung. Ich folgte ihr auf Händen und Knien, die Taschenlampe zwischen den Zähnen. Nach etwa 10 Minuten hatte ich das Gefühl, der Eingang und mit ihm meine Chance, je wieder einen Burger zu Gesicht zu bekommen, habe sich in Luft aufgelöst. Hätte uns irgendetwas aus dem Höhleninneren heraus angegriffen, etwa ein Monster, hätte sich eine Sturzflut oder ein Erdbeben ereignet, wäre eine Klapperschlange oder ein Moskito aufgetaucht, wir wären verloren gewesen. Der Tunnel aus schroffem, weißem Gestein war verdammt eng. So eng, dass meine Freundin, als sie schließlich aufhörte zu krabbeln und sich mit dem Rücken zur Wand hinsetzte, den Nacken so tief beugen musste, dass es aussah, als wolle sie sich in den Hals beißen. Was zur Hölle tat ich hier nochmal? »Okay, jetzt kommt der coole Teil. Bist du bereit?« fragte sie. »Mach das Licht aus!« Wir schalteten beide unsere Taschenlampen ab. Sobald das Licht erloschen war, erlebte ich die dunkelste, pechschwärzeste Finsternis aller Zeiten. Ich spürte, wie sich die Hysterie kitzelnd den Weg zum oberen Ende meines Nackens hinaufbahnte. Zum ersten Mal in meinem Leben begriff ich das Konzept Angst in vollem Umfang. Denn Angst war das Einzige, was ich in diesem Loch sehen konnte. Sie saß dort, allgegenwärtig, riesig, alles verzehrend, starrte mir direkt ins Gesicht und fragte, »Na, kann ich dich jetzt verschlucken oder was?« Ich verstand, dass ich mühelos in eine kolossale, klaustrophobische Panikattacke ausbrechen konnte. Einschließlich kratzen, beißen und schrillem Kreischen wie eine Verrückte. Sollten wir hier je wieder lebend herauskommen? Meine Freundin und ich würden noch Wochen, nachdem man unsere blutigen Körper aus der Höhle gezogen hätte, nur die Wand anstarren und an unseren Lippen herumfingern. Oder eben nicht. Ich hatte die Wahl. Angst oder keine Angst? Das ist hier die Frage. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich mich gegen den Panikausbruch entschied und ganz ruhig wieder aus der Höhle krabbelte. Zurück ins Land des Sonnenscheins, der Weite und des aufrechten Gangs. Was mir blieb, war nicht nur eine erschreckende Menge Sand in den Ohren und eine schlimme Kieferstarre, weil ich die Taschenlampe zwischen den Zähnen gehalten hatte, sondern auch eine neue und tiefreichende Einsicht. Angst ist eine Sache der Entscheidung. Es ist ganz einfach. Angst wird immer da sein. Sie ist hellwach und bereit, alles kurz und klein zu schlagen. Doch wir haben die Wahl, ob wir uns auf sie einlassen. Wir können genauso gut das Licht einschalten, die Angst ausblenden und an ihr vorbeikrabbeln. Außerdem erkannte ich, dass es ziemlich einfach ist, die Angst auszublenden. Man hat uns nur eingeredet, dass das Gegenteil der Fall sei. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, Angst zu haben. Als Kinder werden wir damit vollgepumpt wie mit Zucker. Und selbst als Erwachsene konsumieren wir die schlimmen Nachrichten im Fernsehen. Wir ziehen uns freiwillig die dramatisch aufgemachten Ereignisse aus den Zeitungen rein, die Gewalt in Büchern, Filmen und Computerspielen und den ganzen Müll, der uns bis oben hin mit Angst erfüllt. Uns wird beigebracht, auf Nummer sicher zu gehen, nichts zu riskieren und jeden in unserem Umfeld dazu zu ermahnen, es uns gleich zu tun. Angst machen ist zu einem derart akzeptierten Teil unserer gesellschaftlichen Konditionierung geworden, dass wir uns dessen nicht einmal bewusst sind. Wie würden Sie spontan reagieren, wenn jemand, der Ihnen nahesteht, ganz begeistert einen der folgenden Sätze zu Ihnen sagen würde? Ich nehme einen riesigen Kredit auf, um das Unternehmen meiner Träume zu gründen. Ich gehe auf Weltreise, ein Jahr lang, ganz allein. Ich gebe meinen sicheren Vollzeitjob auf, um Schauspieler zu werden. Ich habe letzte Woche einen wunderbaren Menschen kennengelernt und bin total verliebt. Wir heiraten. Ich bin auf dem Weg zum Fallschirmspringen.